ich los. Meinen Zorn bin ich los. Meinen Hass bin ich los. Meine Schuld bin ich los. Meine Lügen bin ich los. Meine Reue bin ich los. Zeit.